1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ein paar Minuten später, aber wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und vergesst nicht, in eure Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, der erste Anrufer heißt Klaus. Klaus ist 43. Hallo Klaus. Hallo, guten Morgen Domian. Guten Morgen, um was geht's bei dir? Gar nicht, wie ich da anfangen soll. Ich bin seit 20 Jahren verheiratet. Mhm. Habe zwei Kinder und hatte vor zwei Jahren den ersten Herzinfarkt und kurz danach den zweiten gehabt. Und seit einem Jahr, meine Frau geht ständig ins Internet und hat da jemanden kennengelernt, chattet ständig mit dem, fährt alle paar Wochen zu dem hoch. Telefoniert fast jeden Tag. Klaus, keine Bitte. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein. Geh mal irgendwie ein bisschen näher mit dem Mund an das Telefon. Das klingt sehr komisch. Ach so, Entschuldigung. Ja. Also deine Frau geht immer wieder ins Internet? Ja. Und? Sie hat da, wie gesagt, einen kennengelernt. Zu dem fährt sie alle paar Wochen hoch. Angeblich Geburtstag und irgendwelche anderen Feiern. Denkt sich jedenfalls jedes Mal irgendeine neue Ausrede aus. Hm. Und du meinst, das ist eine, da läuft was zwischen den beiden? Ja, ich bin mir fast hundertprozentig sicher. Hast du sie gefragt? Ja. Und? Sie behauptet zwar, dass nichts wäre, aber ich glaube ihr das nicht. Hm. Weil sie hat sich dermaßen verändert und seitdem sie den eben halt kennt, entfernen wir uns immer weiter voneinander. Mhm. Und wie gesagt, das wird für mich von Mal zu Mal immer schlimmer, weil sie mittlerweile mit dem mehr kommuniziert als wie mit mir. Die bleibt dann auch länger da? Ja, übers Wochenende. Übers Wochenende. Du sitzt zu Hause und deine Frau fährt zu irgendeinem Typ? Ja, teilweise. Einmal ist sie sogar eine ganze Woche da geblieben. Eine ganze Woche ist sie da geblieben? Ja. Und sie verkauft dir das als irgendwie Bekanntschaft, ja, oder? Ja, Bekanntschaft. Klaus, eine kurze Bitte. Meine Kollegin in der Technik fragt, ob du ein Radio oder einen Fernseher anhast. Nein, habe ich nicht. Nee, dann ist das irgendwie ein Fehlerteufel in der Leitung. Wir versuchen es mal so weiter. So, sie verkauft dir das weiterhin so, als wäre das irgendwie eine Bekanntschaft, eine gute Freundschaft. Ja. Was für eine Dreistigkeit. Ja, oder? Das ist ja mittlerweile auch. Ich hab, okay, man macht sowas zwar normalerweise nicht, aber sind halt E-Mails angekommen für sie und dementsprechend von seiner Seite aus stehen dann eben halt dementsprechend verschiedene Dinge eben halt drin. Also du hast in den E-Mails geschnüffelt? Ja. Ja. Und was steht da drin? Ja, dass er sich freut, mit ihr zusammenzuleben, dass er von ihr ein Kind haben möchte und lauter sowas. Achso, also alles klar. Ja, nochmal eine Frage zu deiner Person. Du sagst, du hast zwei Herzinfarkte hinter dir. Hat das irgendeine körperliche Folge auch, dass du nicht mehr mit deiner Frau schlafen kannst? Ja, genau. Das ist natürlich ein absolutes Handicap. Ja. Ich muss, oder wenn ich mit ihr schlafe, dann geht das natürlich nicht ohne Viagra oder irgendein anderes Hilfsmittel, weil ich einige Medikamente nehme. Hm. Und die eben halt, das ist ein blutverdünnendes Mittel eben halt dabei und da funktioniert das eben halt nicht mehr so. Ja. Und sie, aber immerhin, mit Viagra funktioniert's. Ja. Ja. Und jetzt war sie jetzt letztens wiederum und habe ich ihr das eben halt auf den Kopf zugesagt, dass sie mit ihm geschlafen hat und dann hat sie zu mir auch gesagt, ja, sie hätte es getan und sie bräuchte das jetzt unbedingt und da ich ihr das nicht so geben kann. Und okay, das ist ja klar. Du hast es am Anfang so erzählt, als würde sie nur so tun, als wäre das eine Freundschaft. Aber sie hat es dann ja nun zugegeben. Ja. Ja. Sie will sich aber auch nicht von mir trennen, ja, weil sie meint, da wäre nichts weiter dabei, weil das eine ist Sex und das andere wäre Liebe. Aber Das mag ja sein, aber die Frage ist ja, was sie dir damit antut und was sie dir zumutet. Für dich ist das ja eine sehr belastende Sache, offensichtlich, verständlicherweise auch. Ja, sie ist meine einzige große Liebe. Hat sich denn ihr Verhalten durch diese Herzkrankheit so sehr verändert? Oder war das vorher auch schon ein bisschen so? Es war ganz früher, wo wir frisch verheiratet waren. Da war ich sehr viel mit dem LKW unterwegs. Und ja. Da ist es eben. Okay, aber zwischendurch war es dann gut. Ja. Und dann kann man schon sagen, dass mit der Erkrankung sie das Interesse quasi so auch an dir und an der Ehe verloren hat. Ja, seitdem ich eben halt nicht mehr alles das machen kann, sie geht gerne tanzen, sie geht gerne weg und so. Und das ist, wie gesagt, ich mache das zwar auch gerne, aber eben halt, bei mir geht das nicht mehr so häufig, so oft. Ich verstehe. Da hat man ja schon das Gefühl, dass man aufgrund dessen, weil man angeschlagen ist und krank ist, jetzt ein bisschen arg sogar in die Ecke gestellt wird. Ja. Ja. Wie soll das weiterlaufen? Was denkt sie sich? Sie sagt zu mir, sie weiß es nicht. Sie kann es mir nicht sagen. Wie ich sowas hasse. Wie ich sowas nicht hören kann. Ich weiß es nicht. Und bei mir ist es so, ich kann mich von ihr nicht trennen, weil ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen, weil sie ist eigentlich mein Leben. Weil ich liebe meine Frau genauso wie vor 20 Jahren, trotz dieser Dinge, die sie mir angetan hat. Und die antut. Aber mittlerweile ist es so schlimm, dass ich teilweise, dass mir eben halt Selbstmordgedanken kommen und sowas. Und das ist natürlich nicht gerade sehr. Nee, und könnte mir auch vorstellen, dass es für jemanden, der eine schwere Herzerkrankung hinter sich hat und herzmäßig angeschlagen ist, organmäßig, dass so eine Belastung natürlich auch sehr schwierig und sehr schlimm ist. Also, Klaus, ich will dir mal sagen, deine Gefühle in Ehren deiner Frau gegenüber, wenn du sagst, das ist für mich die große Liebe und es ist ganz toll, aber irgendwo ist auch eine Grenze, finde ich. Und wenn die dir etwas antut und dich so belastet, und dein Leben so belastet, finde ich eigentlich, dass du da eine Konsequenz rausziehen müsstest oder ihr das so klar machen musst, dass das nicht geht. Wenn sie sagt, dass sie unzufrieden in der Ehe ist und sie da was vermisst und offensichtlich nicht darauf verzichten kann, ja, dann müsst ihr einen anderen Weg für eure Gemeinsamkeit finden. Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir zur Eheberatung geht. Macht sie nicht. Sie sagt, ich tue mein Eheleben nicht vor Fremden ausbreiten und so. Und gut. Sie meinte zu mir, es wären eben halt nicht nur das, es wären noch viele andere kleine Dinge eben halt, was er ihr geben tut, was ich ihr zurzeit oder was ich ihr nicht mehr gebe. Ja, ja. Aber das ist doch alles krass, Klaus. Daraus muss doch irgendwas resultieren. Du kannst doch nicht einfach da sitzen und das alles so geschehen lassen. Mensch, du musst auch noch ein bisschen, ich appelliere erstmal an deine Achtung, an dein Selbstwertgefühl. Die trampelt volle Kanne auf dir rum im Moment. Die Dame holt sich ihren Spaß und ihre Streichleinheiten und das, was sie will und nimmt null Rücksicht auf dich. Hat meine Schwester auch schon zu mir gesagt, aber... Weißt du, wenn sie eine gestandene Frau wäre, dann müsste sie sagen, pass mal auf, es geht nicht mehr, lass uns trennen. Ich kann das so nicht mehr, aber das tut sie auch nicht. Sie lässt es auch irgendwie so laufen und holt sich ihre Leckerli da bei ihrem Freund, wo immer der auch wohnen mag. Ich finde, dass du eine Grenze ziehen musst und auch eine Konsequenz androhen musst und letztendlich dann auch eine Konsequenz durchziehen musst. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann mich von ihr nicht trennen. Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Warum nicht? Kann ich eigentlich gar nicht so beantworten. Darüber solltest du nachdenken. Darüber solltest du nachdenken. Natürlich ist es immer schlimm, wenn man sich trennt. Wenn man lange mit jemandem zusammen war, wenn man Kinder hat. Mag jetzt vielleicht ein Klischee sein. Ich denke auch, 20 Jahre, dass ich dann 20 Jahre für nichts gewesen bin. Nee, das muss es ja nicht heißen. Das kann ja, man kann es ja auch so sehen, dass man sagt, wir haben 20 oder 18 Jahre gut miteinander gelebt und jetzt sind die Zeiten eben anders und die Entwicklungen anders und jetzt passt es nicht mehr. Damals hat es gepasst, jetzt passt es nicht mehr. Dadurch machst du deine Vergangenheit doch nicht kaputt. Es geht ja darum, dass du mit deinen 43 Jahren jetzt in die Zukunft guckst und hoffnungsvoll auch. Und das kannst du in der Konstellation, wie du sie mir gerade geschildert hast, nicht. Ich habe Sorge, dass du sogar noch mehr erkrankst. Aber ich weiß, dass ich meine Frau liebe. Ja, klar. Das ist nicht der Satz, der eine Rechtfertigung dafür ist, dass man sich auf Gedeih und Verderb an jemanden ranklammert. Weißt du? Ich kann sie teilweise gar nicht, ich kann sie nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen, weil... Ja, der Verlassene kann es meistens nicht verstehen. Das ist so. Wenn die Dame nicht zu einer Eheberatung gehen möchte, dann geh alleine zu einer Eheberatung, Klaus. Such dir Gespräche, so wie du jetzt hier bei mir auch ein Gespräch gesucht hast. Suche dir in der nächsten Zeit immer wieder Gespräche. Mit Leuten, mit Außenstehenden, mit relativ objektiven Leuten oder dann im Fall einer Eheberatung mit einem Fachmann. Sag ihr, dass du da hingehst. Spiel gleich mit offenen Karten. Das Schlimme, was sie mir antut, ich kann mich auf meiner Arbeitsstelle kaum konzentrieren. Ich kann, wie gesagt, ich kann in der letzten Zeit kaum noch einen Plan Gedanken fassen. Das habe ich gerade schon sehr wohl registriert, wenn du mir sagst, dass du selbst an Selbsttötungsgedanken, ja, dass du in die Richtung kommst, dann müssen alle Warnsignale auf Rot leuchten. Wenn ich daran denke, wenn sie bei dem Kerl da oben ist. Ja, verstehe ich. Ging mir genauso. Ja. Deswegen musst du auf Distanz zu dieser Frau gehen, damit es dir relativ egal wird, was sie macht. Im Moment ist es dir noch nicht egal. Und ich sag dir, wenn du so etwas hier ansprichst von wegen Selbstmord und so, das finde ich eine sehr feige Art und Weise, sich davon zu machen. Verdammt nochmal. Ja, ich will mich ja eigentlich nicht davon machen. Das ist ja eigentlich gar nicht meine Absicht. Ich will eigentlich nur den Schmerz abstellen. Ja, und da musst du halt rational drüber nachdenken, wie kann ich das machen? Es passiert offensichtlich kein Wunder mehr, also musst du die Initiative ergreifen. Und wenn die Initiative heißt, ich gehe jetzt mal auf Distanz zu meiner Frau, trenne mich vielleicht sogar von meiner Frau eine Weile, dann ist das halt der richtige Weg und der folgerichtige Weg. So, jetzt kriegst du von uns Beratungsstellen an die Hand. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, geh dahin. Du kannst dich natürlich sehr gerne jetzt auch mit meiner Psychologin eine Weile unterhalten. Aber entscheiden und durchziehen, das musst du alleine. Das weiß ich. Vielleicht wäre es auch schon anders gekommen, wenn ich meine Kinder nicht hätte. Ja, aber die sind da. Und insofern trägst du noch viel mehr Verantwortung, als wenn du alleine auf der Welt wärst. Lieber Klaus, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du zurückgerufen von Magdalena, meiner Psychologin. Und alles Weitere hinter den Kulissen. Und ich wünsche dir gutes Gelingen und tu was. Tu was. Du lässt es alles über dich ergehen. Das darf nicht sein. Das ist nicht gut. Ja? Okay. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Jetzt haben wir Thomas hier. Thomas ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Thomas. Thomas, geht's? Ja, ich habe ein ähnliches Problem wie mein Vorredner, aber nicht so krass natürlich. Also, was klackt denn da im Hintergrund? Das ist meine Warnblinkanlage, die muss ich anlassen. Ach, die Warnblinkanlage, du bist im Auto. Ja. Achso, verstehe, okay. Ich fahre mit dem LKW, deswegen. Ja. Und, naja, um anzufangen. Ich bin seit 10 Jahren in einer festen Beziehung. Und habe letztes Jahr diese Frau auch geheiratet. Jetzt war auch in meiner Jugendzeit, ich stamme aus der ehemaligen DDR, war ich in meiner Jugendzeit in einem Jugendwerkhof gewesen. Das war eine Jugendeinrichtung der DDR. Mhm. Dort habe ich, also es war Jungs und Mädchen, hatte ich ein Mädchen kennengelernt aus Berlin. Wir waren beide 14, 15 in dem Dreh. Und das war meine erste große Liebe, die ich jemals hatte. Es war ja eine verbotene Liebe, weil dort wurden Männlein und Weiblein, die wurden da getrennt. Mhm. Und dann bin ich dann entlassen worden und sie musste noch länger dort bleiben. Und ich bin dann in der DDR damals untergetaucht, in so einem christlichen Jugendwerk bin ich da bei Dresden. Ja. Und da hatte ich dann nicht mehr die Beziehung. Ich wollte sie einmal besuchen, das wurde mir natürlich dann verboten, dort sie zu sehen. Und dann habe ich sie aus den Augen verloren. Mhm. Hab davon halt auch vergessen, habe mein Leben gelebt und habe öfter mal an sie gedacht und habe sie, Sinja heißt die gute Frau. Wie heißt sie? Sinja heißt die. Sinja. Sinja. Und habe immer im Hinterstübchen immer dran gedacht an sie. Dann war ich jetzt nach der Maueröffnung, war ich zweimal dort und wollte mal ihre Adresse haben und so. Mhm. Habe sie natürlich nicht bekommen. Und dann habe ich das auch wieder vergessen, weil ich bin ja in einer glücklichen Beziehung eigentlich. Mhm. Und jetzt durchs Internet mich gefunden. Da gibt es so eine Seite, da kann man sich dein Profil da reinstellen und so. Und, ja, normal. Also und du hast sie schon gezielt jetzt gesucht im Internet? Ich habe nicht gezielt gesucht. Ich habe nur, nennt sich bei uns, das Werk Entwehen. Und da können sich alte Schulfreunde wieder treffen. Und okay, du hast es eingegeben und hast es so gefunden? Ja, nee, gar nichts. Ich habe sie gar nicht eingegeben. Sie hat mich angeklickt. Ach so, hatte ich gar nicht verstanden. Also, verstehe. Sie hat mich gefunden. Mhm. Hat mir natürlich dann E-Mail geschrieben, ob ich noch weiß, wer sie ist und so. Und ich war natürlich angenehm überrascht. Mhm. Und das Erste, was ich hatte Schmetterlinge im Bauch. So blöd, wie sich das anhört. Ja, und ich denke an die Frau. Und ich denke nur noch an die Frau. Und ich habe mit meiner Frau schon darüber geredet. Eigentlich nur, dass ich sie kennengelernt habe und wer das ist. Aber meine Gefühle, die ich für sie habe, darüber habe ich mit meiner Frau noch nicht gesprochen. Ja, du hast sie, diese Frau, aber noch nicht wieder getroffen. Nee, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sie wieder treffe. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass du da so hin und weg bist. Die Sache ist fast 30 Jahre her. Oder 25 Jahre. Es ist wie, als wenn es heute war. Ja, okay, aber mein Gott, ihr wart so junge Leute, 14 sagst du, ne? 14, 15. 14, 15. Also da würde ich mich ja nun mal nicht so sehr auf die Gefühle verlassen, die ich als 14, 15-Jähriger hatte. Die kommen einem in Erinnerung, klar. Aber ob die bis in die heutige Zeit reinreichen, wage ich nur sehr zu bezweifeln. Das Problem ist, das sind ihre E-Mails, die ich bekomme. Das ist das. Was schreibt sie denn? Dass sie mich immer noch liebt und dass sie mich gesucht hat, dass sie viel Pech gehabt hat zwischendurch und dass sie immer an mich gedacht hat. Und im Prinzip ist es ja auch so, ich habe ja auch immer im Hinterstübchen an sie gedacht, ne? Mhm. Es ist ja nicht so, ich habe sie nie vergessen. Mhm. Nie vergessen können. Wahrscheinlich fällst du um, wenn du die jetzt siehst und denkst du, lieber Himmel, was habe ich denn da? Ich habe sie schon gesehen. Du hast sie schon gesehen? Sie hat mir ein Bild geschickt, ja. Ach so, und sie gefällt dir immer noch? Gefallen, ja, naja, klar. Ach so, nicht mehr so ganz dolle. Doch schon, sie gefällt mir, na klar gefällt sie mir. So klar ist es nicht. In 25 Jahren kann viel passieren. Also du findest sie okay noch? Ich bin mir sicher, Nur, ich bin jetzt hin und her gerissen, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil meine Frau ist jetzt auch noch da, ne? Mhm. Und meine Frau ist für mich auch wie ein Kumpel, ne? Mit der kann ich eigentlich über alles reden, nur über das kann ich mit ihr nicht reden und das tut mir eigentlich weh, dass ich... Verständlicherweise. Sie kennt meine ganzen Jugendgeschichten und ich war schon öfter mal... mein Leben ist nicht so geradlinig verlaufen, sagen wir mal so. Weißt du, Thomas, ich bin so ein bisschen gebremst, weil ich mir denke, dass man sich in so etwas auch so wirklich so als Illusion hineinsteigern kann. Da war damals was mit 14 Jahren und dann konserviert man dieses Gefühl von damals und das entbehrt aber in den meisten Fällen der realen Erdung von heute. Ich weiß es nicht, gibt sicher auch Ausnahmen, vielleicht bist du eine Ausnahme. Wie kann man das Problem lösen? Das weiß ich nicht. Die Frau, mit der du jetzt verheiratet bist, 10 Jahre seid ihr zusammen. Ja. Du sagst, das ist mein bester Kumpel auch. Ja. Ist sie eigentlich eher dein bester Kumpel oder ist sie auch deine Geliebte noch? Und das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Ja, die ist wichtig. Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Ja. Zu welcher Antwort tendierst du? Ich überlege, in meinem tiefsten Inneren, bin ich eigentlich ein Mensch? Ich möchte nochmal von vorne anfangen. Mhm. Nur ich kann ihr das auch nicht antun, sie allein lassen, zumal sie auch noch 10 Jahre jünger ist wie ich. Ja, lass mal im Moment raus, was du ihr nicht antun kannst, sondern sag mir mal so, was in dir vorgeht, deine Gefühle. Meine Gefühle. Ja, ich würde am liebsten, meine Gefühle wären, ich würde heute nach Berlin fahren, würde sie treffen, würde gucken, was da geht. Also wie wir klarkommen, oder? Mhm. Mein Ziel ist eigentlich aus Deutschland wegzugehen. Also mein Ziel ist, ich wollte eigentlich als Kraftfahrer, ich wollte nach Österreich gehen, ich wollte nach Österreich ziehen, ich hätte da sofort eine Stelle kriegen können. Ja. Nur meine Frau, die will auch nicht, weil ihre Familie wohnt hier und. Ach so, das heißt, die Ehe ist, diese Beziehung ist nicht so, ich sag mal, von der Leidenschaft allein schon etwas erkaltet, sondern sie behindert, ich formuliere es mal ein bisschen übertrieben, sie behindert auch noch so deine Pläne und Zukunft. Genau das. Ah ja. Genau das. Die neue Frau, die in Berlin, ja. Oder die alte Frau, die neue alte Frau. Die neue alte Frau. Ja, genau. Ist die solo zurzeit? Ja, die ist Single, ja. Weiß sie, dass du verheiratet bist? Ja, sicher. Ja. Und trotzdem schreibt sie dir so Mails? Ja. Ja. Hat sie denn schon ein paar Mal so in die Richtung gedrängt, dass ihr euch treffen sollt? Sie hat schon von dem Treffen, ja, hat sie schon, dass sie mich gerne wiedersehen will, ja. Also, dass sie mich gerne sehen möchte. Schläfst du mit deiner Frau noch gerne? Ja, klar, wer schläft nicht mit einer Frau gerne? Ja, klar, auch mit meiner Frau, natürlich. Natürlich. Ja? Und mit voller Leidenschaft noch? Die volle Leidenschaft ist nicht da. Ja. Siehst du, darauf wollte ich doch hinaus. Da wollte ich mal ein bisschen ehrlich sein, ja. Ja, musst du, sonst bringt es gar nicht zu reden. Bringt das nichts, ja, ich weiß. Also, ich höre schon so raus, alles, was du so sagst, dass du eigentlich viel Sehnsucht in dir hast, nach ganz vielen Sachen. Ja. Nach Veränderung. Nach Veränderung. Nach Schmetterlingen. Ja. Nach Leidenschaft und weiß ich was alles. Genau das. Mhm. Nee, ich bin jetzt an dem Leben. Ich meine, ich fahre LKW und ich fahre immer nur eine Strecke und ich will was anderes machen. Du verstehst, wie ich das meine. Verstehe. Also ich will in meinem Leben auch nochmal was anderes machen. Verstehe. Ich habe Pläne, ich habe Träume. Manchmal sind es wirklich Träume, ja. Die man nicht leben kann. Aber also, das heißt, dass deine Ehefrau letztendlich dieses alles bremst, ne? Sicher, ja. Ja. Und ich habe Angst, ich bin jetzt 40. Ich meine, ich habe noch keine Midlife-Crisis oder so, aber ich werde ja älter. So. Ich meine, in 10 Jahren sieht die Sache wieder ganz anders aus. Also alle meine inneren Gefühlsregungen sagen mir Folgendes. Ob wir jetzt hier lange reden oder nicht reden, du wirst dich mit dieser Frau treffen. Weil du neugierig bist. Ja. Ja, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen. Wenn du 30 Jahre fast an die gedacht hast und jetzt kommt so eine Fügung, dass sie sich meldet und dann schreibt ihr auch noch sowas und du bist in einer solchen Situation, in der du jetzt gerade bist, wird es darauf hinauslaufen. Wenn du das machst, finde ich, musst du aber wenn du sagst, das ist auch dein bester Kumpel, deine Frau, dann musst du fair mit ihr umgehen, so bitter das auch für sie ist, aber du musst offen sein, sonst geht das nicht. Ich glaube nicht, wenn ich hier sagen würde, Thomas, hör auf, lass diesen ganzen Quatsch sein. Das sind Hirngespinste von früher. Lösch die E-Mail-Adresse und gut ist. Ich glaube, du würdest es nicht tun. Nee, glaube ich auch. Nein, ich würde es nicht machen. Ja. Dafür ist jetzt zu viel angefixt in dir. Krieg es raus. Aber mein Problem ist, ich habe so eine Fehler schon so oft in meinem Leben gemacht und Ja, du riskierst viel. Du riskierst enorm viel. Ich riskiere viel. Absolut, ja. Du riskierst, dass du deine tolle Ehefrau verlierst und dass du auch nichts anderes dafür bekommst. Aber das sind manchmal so Weichenstellungen im Leben, wo man dann irgendwie halt auch in dieses volle Risiko reingehen muss, wenn das Herz das sagt. Und ich hab den Eindruck, dass dein Herz das sagt. Der Herz sagt es und mein Verstand ist aber noch im Moment. Und das Problem, Domian, was ich habe, ich meine, ich habe jetzt seit 10 Jahren bin ich in der Beziehung. Mhm. Und seit 10 Jahren bin ich sesshaft. Mhm. Ich bin immer rumgezogen. Ich war immer nicht länger als ein halbes Jahr in einem Ort. Mhm. Ja, ich konnte mir nie mein Leben richtig aufbauen. Mhm. Jetzt hat es im Moment geklappt und jetzt ist das und ich fühle mich wie ein Teenager. Mhm. Ich weiß auch nicht, als ob ich eine Macke habe. Thomas, ich finde, du musst das klären. Du musst es einfach klären. Ich finde nicht, dass du es einfach so weiterlaufen lassen kannst, dass du immer wieder mit der Mails und ihr euch da gegenseitig heiß macht in den Mails und das geht nicht. Entweder richtig oder gar nicht. Entweder brichst du es wirklich radikal alles ab oder du gehst jetzt volle Kanne Risiko und guckst, ob das dein neues Leben ist. Ich spiele mit offenen Karten deiner Frau gegenüber. Das ist eine harte Zeit, aber ich glaube, da kann man nichts mehr vertuschen im Moment. Das muss ich Schluss machen, Thomas. Die Zeit rennt mir weg. Alles klar, Domian. Ich habe das Größte, aber auch das Wichtigste, was ich so denke, dazu habe ich dir wirklich gesagt jetzt. Domian, ich danke dir auch. Dann wünsche ich dir eine gute Weiterfahrt. Alles klar, danke dir. Tschüss. Mach's gut. Jo, tschüss. Thomas, 42. Ach, noch ein Thomas. Genau, gerade war es auch ein Thomas und jetzt haben wir einen Thomas, der ist 42. Hallo. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Thomas. Erstmal gerade ein großes Lob an dein ganzes Team. Sehr nett von dir. Ich reich's weiter. Ja, danke. Um was geht's? Ich habe gestern den Klaus gehört. Klaus war der Mann, der nach zwei Tagen erblindet ist. Genau, aufgrund einer schweren Erkrankung und von heute auf morgen quasi erblindet ist, ja. Mhm. Mir ist fast dasselbe passiert. Bitte? Mir ist fast dasselbe passiert. Dir ist fast dasselbe passiert? Ja. Erzähl mal, wann war das und durch was? War kurz vor Weihnachten 2007. Ja. Ich muss sagen, ich hatte schon immer einen Sehfehler, bin auch damals in der Sehbehindertenschule gegangen, ja. Aber das war nicht so doll. Und dann saß ich in der Küche und von jetzt auf gleich, also als wenn einer das Licht ausmacht. Ach. War fast alles weg, ich habe nur noch hell und dunkel gesehen. Also bei Klaus gestern war es ja so, dass er aufwachte und am anderen Morgen nicht mehr richtig gucken konnte. Ja, ja. Und bei dir war es mitten in der Wachphase. Ja, ja. Und ja, ich habe meine Frau gerufen. Ich sage, ich kann nichts mehr sehen. Ja, hin zum Augenarzt sofort, angerufen sofort zum Augenarzt. Mhm. Sofort Überweisung in die Augenklinik. Mhm. Und dann haben sie mich untersucht. Kam noch ein Arzt, Chefarzt. Boah, ich denke, was ist jetzt hier los? Ja, und dann sagt der Arzt, ich wollte was sagen. Ja, ich sage, ich weiß, ich wusste, das haben die Ärzte schon immer gesagt, in sämtlichen Augenkliniken, irgendwann kann das sein, dass ich erblinde. Wie kommt das? Was für eine Erkrankung ist das oder hast du? Auch so eine ähnliche wie der Klaus. Und dann gibt es noch, ich habe noch diese degenerative Netzhauterkrankung. Mhm. Und die gibt es zweimal. Einmal, sag ich mal, ist die ganz normale, die ist altersbedingt. Mhm. Da können die auch was machen. Und bei meiner können die also nichts mehr machen. Nichts mehr. Das ist nicht therapierbar? Nichts. Gar nichts. Ich war schon in sämtlichen Augenklinik zum Schluss im Bühlermänner Augenklinik. Jetzt war das im Jahre 2007. Ja, vor Weihnachten. Hat sich das bis heute noch mehr verschlechtert, sofern es sich überhaupt verschlechtern kann? Was nimmst du heute noch wahr? Gar nichts mehr oder noch Schatten zumindest? Das ist, zeitweise ist mein Sehvermögen ganz weg. Das heißt, geht raus, also so sehe ich, ja, hell, dunkel sehe ich zu Hause. Ja, ich weiß, dass es ein Herd ist und. Ja. Draußen weiß ich, dass das Häuser sind, weil, aber die, sag mal, wenn ich einkaufen gehen sollte, alleine, es klappt gar nicht mehr. Ich kann keine Preisschilder lesen. Aber immerhin, du kannst dann schon so Umrisse noch wahrnehmen. Umrisse kann ich noch wahrnehmen. Und zeitweise ist das so, dann ist es von einer Sekunde auf der anderen Sekunde, ist alles weg. Kann man sich das so vorstellen, als würden wir die Augen zumachen und es ist ganz schwarz? Mhm. Ganz hell ist es dann. Oder ganz hell, ach so. Ganz hell. Und dann sehe ich gar nichts mehr. Dann ist vorbei. Gut, dann bleibe ich stehen, wenn ich alleine bin, weil ich kann dann nur in meiner gewohnten Umgebung hier unten rein. Auf Straße kann ich so ein bisschen alleine laufen, aber... Kommen diese Phasen, dass es dann ganz weg ist, häufiger vor in der letzten Zeit? Die kommen immer häufiger vor. Das heißt, es entwickelt sich dahin, dass es irgendwann ganz so sein wird? Ja, es kommt so. Und damit musst du dich arrangieren, haben die Ärzte dir erklärt, da gibt es keine Hilfe. Gibt es keine Hilfe. Ja. Ich hatte früher zwei Operationen, das war alles so vernarbt und da hat der Arzt auch oben an meinen Augenlid gedrückt, das war alles so weich und er sagt, wenn wir sie jetzt operieren würden, sagt er, gehen sie komplett blind hier raus. Sagt er. Mhm. Mir war gestern der Klaus, der Anrufer, ja sehr, sehr, sehr traurig und schockiert. So ging es mir auch. Ja, erzähl mal, wie hast du es aufgenommen und wie gehst du heute damit um? Ja, ich bin raus mit meinen Bekannten aus der Augenklinik, ich habe meine Frau angerufen, ich sage, der Arzt hat mir nur 6 Wochen gegeben. Und ja, und die sagt, ja, und jetzt, ja, so, jetzt finde ich mich damit ab und fertig, so ganz cool, weißt du. Aber wie ich zu Hause war, ja, war alles vorbei. ich bin in so ein tiefen Loch gefallen, ich bin nicht mehr rausgegangen, ich habe nur noch auf dem Sofa gelegen oder ich konnte eh nichts machen und. Aber ja, diese Zeit ging dann irgendwann vorbei. Ja. Wie kam das? Hast du irgendetwas getan oder hat irgendjemand etwas mit dir getan, dass du da wieder aus diesem schwarzen Loch rausgeholt wurdest? Meine Frau und meine beiden Kinder. Ah ja. Ich habe eine Tochter, die ist 4, die andere ist 1,5. Ja. Und ja, dadurch bin ich wieder rausgekommen. Kannst du dich erinnern, dass es gab so einen Moment, wo du dir irgendwie vielleicht irgendwas gesagt hast und aufgrund dessen ging es dann bergauf? Ja, das war meine Töchter kamen zu mir, ja, Papa und dies und das und mach und ja, warum liegst du nur noch und warum kommst du nicht mehr mit raus? Mhm. Und ich denke, nee, ich habe gedacht, das geht nicht so. Du hast Kinder, du hast eine Frau und die unterstützt dich auch und du kannst jetzt nicht nur dagegen angehen. Ja. Ich habe gedacht, das geht nicht. Die hat wirklich alles gemacht, die hat und ich habe immer abgeblockt, ne? Ja. Würdest du sagen, dass du heute, jetzt 2009, sagen wir mal, dich mit diesem Schicksal arrangiert hast und versuchst, das Beste draus zu machen? Ja, ja. Man sieht das Leben auch ganz anders. Ich sehe das Leben ganz anders. Viel, man nimmt das Leben irgendwie, sag ich mal, viel mehr wahr, sag ich mal, so im positiven Sinne auch. Ne? Das ist ja schon irre, ne? Das heißt, du kriegst so einen Schicksalsschlag und sagst dann, ich wertschätze das Leben besser und intensiver als vorher. Ja, ja, wirklich. Verrückt. Also man macht sich doch immer mehr Gedanken und dies und das und man sieht das wirklich positiver. Würdest du so weit gehen, dass du sogar sagst, du lebst jetzt lieber als vorher? Nein, das würde ich nicht sagen. Lieber ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sagen wir intensiver vielleicht. Intensiver, ja. Weil man ist doch ganz schön eingeschränkt und. Genau, Stichwort eingeschränkt. Wie bist du berufstätig? Leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Was hast du gemacht vorher? Ich habe vorher draußen in den Parkanlagen gearbeitet. Ja, das geht natürlich jetzt nicht mehr. Gar nicht mehr. Bist du dann schon Frührentner oder gibt's Nein, noch? Ich hätte damals durch meine Augenkrankheit so zwischen 22 und 25 Jahre hat man mir angeboten, in Rente zu gehen. Da habe ich gesagt, was soll ich in Rente? Ich kann arbeiten, ich kann sehen und ja, jetzt ist es schwierig, die Rente zu bekommen. Ja, gäbe es denn die Möglichkeit für dich, dass du irgendeine Umschulung machst? Gestern der Klaus sagte, dass er in die Richtung Masseur hat sich ausbilden lassen wollen. Ja, das wäre Leute, die das können, so Massage und dafür, sag ich mal, innerlich so eingestellt. So, das wäre eine sehr gute Möglichkeit. Ne? Also du bist da noch im Überlegen und wärst durchaus auch offen für solche Sachen. Ja, ja, klar. Ja. Das ist noch alles so mit. Ansonsten musste sich natürlich das ganze Leben dann natürlich auch umändern, ne, umstellen. Von Freizeitverhalten, Hobbys, Wohnung, alles ist anders als vorher. Ja, ja. Wie ist es denn eigentlich so mit Freunden? Sind die Leute, mit denen du früher befreundet warst, bei dir geblieben oder haben die sich abgewandt? Einige sind bei mir geblieben. Immerhin, ne? Einige ist ja schon ganz gut. Mhm. Ich habe auch schon schlimme Sachen hier gehört, dass dann der tolle Freundeskreis plötzlich weg war, wenn man eine Behinderung hat. Ja, der größte Teil ist weg. Mhm. Aber ja, ja gut, ich arrangiere mich damit. Ich habe noch ein paar Freunde und wenn irgendwas ist, dann wollen wir sie anrufen, dann kommen die fahren irgendwo mit, wenn ich irgendwo weiter wechsle, dann muss ich ja immer eine Begleitung haben und die kommen dann mit und super, super. Also so habe ich schon Hilfe, ne? Ja. Und klar, die Umstellung war auch für meine Frau, sag ich mal. Wenn jetzt zum Beispiel im Haushalt muss jetzt alles dastehen, wo ich das gewohnt bin. Ne? Mhm, genau. Stell dir zum Beispiel irgendwas, meine Tasse oder so, woanders hin, finde ich die nicht mehr, dann ist vorbei. Ja, ja. Ne? Ich bin hier unten auch einkaufen gegangen, wo uns ein Lebensmittelmarkt und da wusste ich, wo was liegt. Ne? Ja, und irgendwann haben sie mal umgeräumt, bin ich nach Hause und hab gesagt, das haben die nicht mehr. Ja. Ne? Also, was mich auch immer sehr ärgert, wenn ich im Supermarkt nicht das finde, was da immer lag, dann haben sie es wieder woanders hingeräumt. Ja, und dann frage ich mich, warum machen die das? Ich war heute noch einkaufen, der kriegt die Krise. Dann renne ich da rum und wo steht's denn jetzt wieder? Und das hätten die Spaß daran, alle 4 Wochen mal irgendwas umzuräumen. Hm. Naja. Dann ist natürlich vorbei bei mir. Ne? Ja, das glaube ich, ja. Aber ich freue mich darüber, Thomas, dass du so eine optimistische Lebenseinstellung hast und dass es dir gelungen ist, die zu bekommen mit Hilfe deiner Familie. Ja. In all dem ganzen Unglück und in der Tragik. Ich freue mich, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast und hast sicher einigen Menschen, die in einer ähnlichen Lage sind, damit Mut gemacht. Das finde ich toll. Vielen Dank. Ja, ihr könnt gerne Klaus auch meine Rufnummer weitergeben. Wenn er Interesse hat, kann er mich ruhig anrufen. Sehr gerne, machen wir. Dann kann man sich untereinander austauschen. Genau. Und weil mir ging es wirklich genauso wie den Klaus, wie ich das gestern gehört habe. Finde ich eine nette Idee. Bieten wir ihm an und dann kann er das entscheiden. Ja. Genau. Lieber Thomas, dir und deiner Familie alles Gute. Danke, ich bedanke mich, Thomas. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Kostenfrei, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer mit rein. Hier ist Angelika. Angelika ist 63. Hallo Angelika. Hallo Domian. Gehst du auch ein bisschen näher ans Telefon? Klingt so verrauscht und... Rauscht? Ja, so ein bisschen verhuscht. Ah. Um was geht's denn? Zunächst mal ganz herzlichen Dank an deine Sendung, die ich jede Nacht höre. Vielen Dank. Ich bin heute Nacht endlich mal durchgekommen. Ich habe ein Problem, und zwar in der Ehe. Ich bin 25 Jahre verheiratet und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Was ist denn los? Mein Mann spielt den wilden Mann schon seit mehr als 20 Jahren. Den wilden Mann? Ja, den wilden Mann. Was heißt das? Besonders wenn er was getrunken hat. Bitte? Besonders wenn er was getrunken hat. Ja. Das Problem ist, er hatte vor fast 15 Jahren eine schwere Operation, eine Prostata-Operation. Eine totale. Und seitdem ist sein Bild von ihm derartig angeknackt, dass er mich nur kontrolliert, für alles verantwortlich macht, mich niedermacht. Und wenn er was getrunken hat, rollen wir den Tisch ab. Dass Angelika, ich muss mal unterbrechen. Ich glaube, wir müssen dich nochmal anrufen. Das ist so eine schlechte Leitung. Ich kann es ganz schwer verstehen und wahrscheinlich unsere Zuhörer auch nicht. Leg mal bitte auf und die Kollegen versuchen dich gleich nochmal anzuwählen. Vielleicht kriegen wir es sauberer hin. Okay. Ja, bis gleich dann. Ja. Tschüss. Hier ist die Ute. Ute ist 65. Hallo Ute. So, aber die Ute sollte mal den Fernseher oder das Radio ganz leise drehen. Ute ist, glaube ich, gar nicht da. Sie ist irgendwo im Zimmer. Hallo? Hallo? Ist lustig, ne? Ich höre mich immer so im Echo zurück. Ja! Ja, hier bin ich! Ute! Jetzt mach mal ganz schnell den Fernseher aus. Oder das Radio. Wo treibst du dich rum? Ich war gerade auf der Toilette. So, das ist okay. Das darfst du auch. Das ist nur allzu natürlich. Ja, ich bin ja schon Rentnerin mit 65 Jahren, muss man auf die Toilette gehen. Lieber Jürgen. Liebe Ute, um was geht's? Ich habe schon so oft bei dir angerufen. Ich habe so 100.000 Sachen, die ich dir erzählen wollte. Aber heute Abend muss ich mal anrufen, weil ein Mensch da irgendwelche Sexprobleme hatte, weil er Herzprobleme hatte. Und habe ich deine Regie schon erzählt, ich bin 65 Jahre, mein Mann 72 und vor 2,5 Jahren ist mein Vati gestorben. Ich hatte vorher 10 Kilo abgenommen, zwei Elternteile demenzkrank, nachtaktiv. Und als meine Mutti dann zu meinem Vater ins Pflegeheim wollte, hatte ich eben, wie gesagt, 10 Kilo abgenommen und hatte einen Brustkrebs. Da war ich richtig froh, dass die Mutti beim Vati war. Aber 6 Wochen nach dem Tod meines Vaters hatte mein Mann einen Herzinfarkt. Ja. Und es klappt immer tipptopp. Ich muss nun seit 3 Jahren alle 3 Monate zur Frauenärztin kommen nach Deutschland, weil den auf Gran Canaria traue ich denn auch nicht. Moment, langsam, langsam. Du lebst auf Gran Canaria. Ja, eigentlich als meine Eltern noch fit waren, haben wir den Winter da verlebt, sag ich mal ein halbes Jahr. Ja. Und sie haben die Post rausgeholt und die Blumen gegossen, was so ansteht. Ja. Und nun habe ich seit 2,5 Jahren dieses Hin und Her, alle 3 Monate. Aber wie gesagt, und lebst mein jetzt Mann wo? War wirklich herzkrank und hat auch einen Herzmacher bekommen. Ute, wo lebst du jetzt? Ja, ich bin gerade in Deutschland. In Deutschland. Auf Karnevalssonntag fahre ich wieder nach Gran Canaria. Ah, ja. So, dein Mann, schwere Herzerkrankung und trotzdem klappt das mit dem Sex gut. Super schön. Wir sind im Mai 42 Jahre verheiratet. Ich habe deine Regie schon erzählt, wenn ich hier in Deutschland bin, ich sag mal so 6-7 Wochen, dann fahre ich wieder darunter. Dann machen wir einmal die Woche oder zweimal in der Woche Telefonsex. Und das finde ich total in Ordnung. Finde ich auch absolut in Ordnung, weil das nichts gegen einzuhören. Nun kann man natürlich nicht jede Herzkrankheit mit einer anderen Herzkrankheit vergleichen, ne? Ja. Das kann man nicht. Also insofern. Aber ich wollte nur sagen, als der arme Mensch da eben sagt, er hatte Herzprobleme, habe ich gedacht, ich muss nochmal versuchen durchzukommen. Dann habt ihr beiden so lange verheiratet, dein Mann 70 und du 65. 72 und du 65, habt dann ab und zu mal Telefonsex. Ja. Und wir finden das, also am Anfang, wie gesagt, habe ich mir schwer damit getan, aber nun finde ich das total in Ordnung. Hat er damit angefangen? Was? Hat er damit angefangen? Ja. Ja. Also am Anfang hatte ich schon meine Hemmungen, ne? Ja. Aber inzwischen finde ich das total in Ordnung. Und du gestaltest die indiskrete Frage. Das geht denn so weit, dass du dich auch selbst befriedigst? Ja. Während, ja. Und beidseitig. Er natürlich auch. Ja. Bis ihr beiden Süßen dann zum Orgasmus kommt. So ist es. Und das endet dann in einer heftigen Stöhnerei. Ja. Und dann sagst du, Schatz, es war toll. Ja. Und dann legt er auf. Nee. Nee, da redet er ein bisschen übers Einkaufen oder über nee, irgendwas. Dann reden wir noch ein bisschen weiter, dann sind wir beide erschöpft, weil wir sind ja schon Rentner beide. Aber wir finden es beide in Ordnung. Das finde ich. Wenn wir dann nun mal irgendwann immer mal 6-7 Wochen getrennt sind. Das finde ich wirklich ganz toll, dass Leute, die auch sehr lange verheiratet sind und in deinem Alter, so etwas noch entdecken und auch tun. Ja, weil der Mensch da vor einer halben Stunde habe ich gedacht, nee, jetzt versuche ich es mal. Und heute hatte ich das große Glück, dass ich mal durchgekommen bin, um auch mal zu sagen, wenn man 42 Jahre verheiratet ist, ja. Kann noch die Post Probleme abgeben. Hatte. Ja. Wir hatten beide Probleme miteinander. Wir haben uns aber wie immer wieder zusammengerauft. Mhm. Und über die Erkrankung meiner Eltern, eben beide demenzkrank, wo ich mehr in Deutschland sein musste, aber immer wieder Kontakt miteinander hatten, nicht nur verbal, sondern auch sexuell. Bist du denn deinem... Das wollte ich mal erzählen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir sind alle froh darüber. Bist du deinem Mann immer treu geblieben gewesen? Pass auf, mein Mann ist mal fremdgegangen. Er war so ein... Also ich will nicht sagen, was er war. Er war so ein Erfolgsmensch, da hat eine Tussi sich an den Rand geschmissen, da wollte er mich auch verlassen. Ja. Ein Jahr später habe ich ihn für 3 Monate verlassen. Mhm. Hatte ich auch einen jüngeren Lover kennengelernt. Ja. Ist aber schon über 25 Jahre her. Also es gab doch mal einen Fehltritt von beiden Seiten. Hat Unterwäsche nichts geholfen. Ja. Hatte ich mir mal wirklich Dessous gekauft. Aber es war letztendlich dann nur ein Fehltritt von beiden. Ja, wir haben uns denn... Super. Ich sag mal, nach meinem Fehltritt haben wir ungefähr, also von seinem auch ein Jahr, ich sag mal, wir haben 2 Jahre gebraucht, bis wir wieder zusammenkamen. Mhm. Und wir hatten, er hatte meinen Traumjob und wir haben zusammen jeden Tag gearbeitet und danach ging es einfach tipptopp. Und ich denke, jeder kann mal einen Fehltritt haben und wenn man sich Mühe gibt, ja, dann klappt das. Ja, das sagt eine erfahrene Frau. Ja. Die jetzt auch in dieser Phase des Lebens nochmal was ganz Neues entdeckt hat? Nee, ich habe nichts Neues. Naja, dies mit dem Telefonsex, wie viele Jahre betreibt ihr das schon? Ja, 2-3 Jahre. Da siehst du. So meinte ich es ja. Ja, ja, gut. Ute, das war es für mich auch nicht denkbar. Das finde ich sehr schön, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Ja. Du bringst jetzt wahrscheinlich viele ältere Leute noch auf dumme Gedanken. Die das jetzt auch machen. Ich war so ältere Damen oder Herren und ich dachte, als der Herzprobleme hatte, ja, habe ich gedacht, das glaube ich doch nicht. Meine hatte auch einen Herzinfarkt. Ja, aber wie gesagt, das kann man nicht vergleichen. Ja. Ja. Ute, danke, dass du angerufen hast. Schönen Gruß an deinen Ehemann und alles Liebe, alles Gute euch beiden. Jung, ich melde mich nochmal. Ich habe 100.000 Sachen dir noch. Immer herzlich willkommen. Die Zeit sprengt. Ja, genau. Tschüss. Ja, Jung, tschüss. Tschüss. Dennis, 30, guten Morgen. Dennis, hallo? 30, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hallo Dennis. Hallo, du hörst mich. Also, ja. Ja. Ich muss vorher sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Das vergeht gleich. Und zwar aber bitte den Ton, ihr Lieben, macht doch bitte den Ton von dem Fernseher oder dem Radio runter. Ist ganz aus. Ja, sehr gut. Also. Also, ich bin 30, bin seit 3 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und wir haben uns auf einer Therapie kennengelernt. Ich war damals auf Therapie, weil ich einen Drogenentzug gemacht habe. Ich habe seit meinem 13. Lebensjahr eigentlich alles an Drogen genommen. bin mit 14 ins Heim gekommen. Mhm. Und hab dann halt, wie gesagt, vor 2,5 Jahren, ja, knapp 3 Jahren meine Freundin kennengelernt. Ja, kurze Zwischenfrage, alles an Drogen, heißt die ganze Palette bis Heroin hoch? Ja, bis Heroin durch. Ja. Und ja, wie gesagt, hab dann einen Entzug gemacht, bin danach auch auf eine Langzeittherapie gegangen. Ja. Dazu muss ich sagen, das war der dritte Anlauf, den ich gemacht habe. Ja. 2 Langzeittherapien davor habe ich abgebrochen, die dritte habe ich dann durchgezogen. Mhm. Wohne jetzt seit 2,5 Jahren mit ihr zusammen. Und sie hat auch einige Probleme, sag ich mal so. Aber du bist jetzt clean. Ich bin seit 2,5 Jahren clean. Absolut. Absolut. Hast du einen Job? Im Moment nicht, nein. Hast du was gelernt? Ich habe nichts gelernt, nein. Nein. Okay, erzähl erstmal weiter. Ja, sie hat halt auch viele Probleme. Mhm. Sie trinkt regelmäßig, also sie hat ein Alkoholproblem, mhm, hat dazu auch noch eine Essstörung. Und Essstörung heißt, dass sie erbricht? Sie erbricht, ja. Also sie stopft dann wirklich Unmengen in sich rein und erbricht es dann auch gleich wieder. Ja. Und ja, dazu kommt halt noch, dass sie halt ziemlich viel trinkt. Mhm. Also ich sag mal so am Tag ungefähr 2 bis 3 Liter Wein. Das ist viel. Dazu halt noch ihre Tabletten, die sie nehmen muss. Sie muss halt noch Antidepressiva nehmen und für Magensachen und sowas alles und Sachen, dass sie schlafen kann. Also hängt sie ziemlich in der Gosse. Genau, das ist halt das Problem. Und das Problem, weil was ich jetzt wirklich habe, ist einfach, dass ich seit ungefähr 2 Monaten tierischen Suchtdruck habe. Suchtdruck? Ja, also mit der ganzen Situation irgendwie überhaupt nicht mal klarkommen. Ja. Aber dazu muss ich auch noch sagen, dadurch, dass ich seit meinem 13. Lebensjahr im Heim war, habe ich halt keine Bezugsperson mehr. Außer ich habe keinen mehr zu Hause. Ich kann nicht mehr. Ja, also sie ist die wichtigste Person für dich. Genau. Mhm. Und das heißt, dass du nach all diesen vielen, vielen Jahren es nun endlich geschafft hast, von dem ganzen Dreck loszukommen und jetzt mit einer Frau zusammen bist, der es sehr schlecht geht, ja, die selbst in einer Sucht oder in 2 Süchten drin hängt und du jetzt irgendwie fast das Gefühl hast, dass du auch irgendwas wieder anfangen solltest oder müsstest. Genau. Mhm. Also, bei ihr ist es halt auch so, sie ist gestern wiedergekommen. Sie war auch wieder in der Klinik, mhm, wegen Alkohol, weil sie hier zu Hause zusammengebrochen ist. Mhm. Dann habe ich einen Krankenwagen gerufen, die haben sie ins Krankenhaus gebracht und ich glaube, das war jetzt im letzten Jahr das 5. Mal ungefähr, das 4. oder 5. Mal, dass sie im Krankenhaus war. Ach du je. Und realisiert sie für sich, wie schlecht es ihr geht? Wenn sie im Krankenhaus ist, 2-3 Tage später, ist sie ein ganz anderer Mensch. Mhm. Ihr geht's gut, ich kann mit ihr reden, ihr tut das dann auch leid und jetzt ist sie seit wann wieder zu Hause? Seit gestern. Und hat sie heute schon wieder gesoffen? Ja, also sie liegt jetzt drüben im Bett und ist schon wieder. Das klingt nicht gut. Das klingt erstmal dramatisch für sie. Hochdramatisch, finde ich. Und das klingt für dich sehr schlecht. Weil ich wirklich Sorge habe, dass sie dich reinzieht in das ganze Unglück. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Das ist halt das Problem. Gibt es Situationen, wo du dann auch schon wieder anfängst, zumindest Alkohol auch mitzutrinken? Da gibt's auch so eine Situation, ja. Warst du auch mal alkoholabhängig, oder? Nee, also ich habe das eigentlich nie großartig mit dem Alkohol gehabt. Das waren dann die Drogen? Genau. Mhm. Und halt die letzten 2 Jahre, bevor ich sie kennengelernt habe, kann ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch in der Gosse gelegen, sondern ich war zwei Jahre auf Heroin. Mhm. Ich habe alles Mögliche gemacht, um an Stoff zu kommen. Deswegen ist das so ein hohes Gut, dass du jetzt clean bist. Ein so hohes Glück, ein so zerbrechliches Glück aber auch. Weißt du, wenn du den Satz gerade nicht zu mir gesagt hättest, ich habe sonst niemanden. Ja. Hätte ich sofort zu dir gesagt, raus, weg aus der, aus der Wohngemeinschaft. Hab ich auch schon überlegt. Weg von der Frau. Hab ich auch schon alles überlegt. Die Frau macht dich kaputt. Nicht, weil sie bösartig ist, sondern weil sie einfach erkrankt ist. Sie macht dich kaputt. Weißt du, Dennis, selbst unter der Voraussetzung, dass du keine Bezugsperson hast, will ich das trotzdem sagen, du musst da raus und du musst da weg, um dich zu retten. Ja, ich verstehe das schon, was du sagst, so, aber das Problem ist einfach, dass ich halt, wie gesagt, ich denke mal auch durch meine Vorgeschichte, die ich einfach habe, dass ich dadurch, wenn ich das so sehe, ich bin 30 Jahre und habe wirklich, was Beziehung angeht, was Vertrauen angeht, also ich habe da wirklich einen Knacks weg. Aber das wird nicht besser, dadurch, dass du bei einer Person bleibst, der es so dreckig geht und die dich, wie gesagt, dann noch mit da reinzieht. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das wirklich, aber ich kriege irgendwie den Schalter nicht umgelegt. Ich versuche hier immer wieder zu helfen. Ja, du kannst ja nicht helfen. Wie lange geht das jetzt schon mit Klinik und Klinik rein, Klinik raus? Jetzt ungefähr ein Jahr. Ja. Ja. Und wenn sie nüchtern ist, gibt es von ihr den Satz, ja, ich bin Alkoholikerin? Ja. Ja. Sie sagt dann ja auch, sie will sich Hilfe holen. Mhm. Sie kommt dann auch mit wirklich richtig guten Vorsätzen nach Hause und sagt, okay, jetzt mache ich das, jetzt hole ich mir Hilfe. Aber nur ist ja jetzt gehe ich ambulant irgendwo hin. Ja, aber nur ist einen Tag da und irgendwie hat sich die Kante gegeben. Ja. Weißt du, Dennis, du wirst ja nicht helfen können. Du hilfst ja nicht. Du kannst ja nicht helfen. Das liegt nicht an dir, das kann man nicht. Man kann so einem Menschen so nicht helfen. Wenn du dir vielleicht so eine Brücke bauen könntest, dass du nicht sagst, ich trenne mich jetzt von der Frau für alle Zeiten, sondern du sagst für dich erstmal, ich gehe aus der gemeinsamen Wohnung raus und mache eine Trennung auf Zeit und bietest ihr das auch an, bis sie sich wieder berappelt. Dass du sagst, ich kann erst wieder mit dir zusammen sein, wenn du wirklich für eine ganze Weile, für ein halbes Jahr oder so, es geschafft hast. Um dich zu schützen und letztendlich vielleicht gibt ihr das auch nochmal so einen richtigen Stoß, dass sie das wachrüttelt. Verstehe ich. Ich sehe sonst keine Alternative. Ich sehe nur sonst zwei Leute untergehen, die sich gegenseitig festhalten und immer mehr nach unten sinken. Ja. Stimmt, ne? Ja, das stimmt. Ja. Also wie gesagt, ich war vorgestern, ich komme aus Hamburg, ich komme aus Kiel, wohne aber jetzt mit ihr hier in Hamburg. Und ich war vorgestern, war ich am Bahnhof und war echt am Überlegen, ich hole mir jetzt was. Wie schlimm, Dennis? Wie schlimm? Ich möchte nicht wissen, was für Höllen du durchgemacht hast in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. So, das Problem ist einfach, ich lieg dann auch zu Hause, ich lieg wirklich hier, ne? Ich sagte, ich habe seit 2,5 Jahren nichts mehr genommen, ne? Mhm. Aber ich lieg dann hier und krümm mich vor Schmerzen, weil ich mir wirklich auch einrede, ich habe Entzugserscheinungen. Mhm. Ich laufe hier durch die Wohnung, ich laufe nachts um 2 durch meine Straßen hier, weil ich denke, ich muss mich irgendwie bewegen, weil ich denke, ich bin auf Tritt, ich bin auf Entzug. Mhm. Also du bist auch nicht in einer Behandlung im Moment, ne? Einer therapeutischen Behandlung oder irgendwas? Nein. Wäre vielleicht begleitend auch nicht schlecht. Begleitend wäre sicherlich auch nicht schlecht, dass du versuchst, noch ein bisschen mehr Boden unter die Füße zu kriegen, indem du irgendwas anpeilst, im Sinne von Arbeit, von Ausbildung, von Abendschule oder irgendwas machst. Ja. Du machst nichts zurzeit, ne? Nee. Das ist es ja halt auch so, ne? Guck mal, ich bin seit meinem wirklich, also mit 14 hat mich die Polizei zu Hause rausgeholt. Mhm. Ich habe mit meinem Vater alleine gewohnt, bei uns war halt, dass mein Vater mich missbraucht hat und ich bin mit der Polizei rausgeholt worden in Pflegefamilien und pipapo. Ich habe seit meinem 13. Lebensjahr wirklich nur Scheiße gebaut. So, aber es ist noch nicht zu spät. Und du hast schon ein großes, du hast schon etwas Großes erreicht, dass du jetzt nämlich clean bist seit 2 Jahren. So, und das sollte erst der Anfang sein für ein weiteres Leben, nämlich auch für ein Leben, dass du eigenständig eine Arbeit hast oder irgendwas tust, was dir Spaß macht. Ja. Dennis, jetzt möchte ich, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Das fände ich gut. Ja. Dass sie dir vielleicht auch noch die eine oder andere Beratungsstelle an die Hand gibt oder dir vielleicht einen Tipp gibt in Sachen Therapie und so weiter. Das wäre nett. So, dann legst du bitte auf und Magdalena ruft dich zurück. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Mein Lieber, tschüss Dennis. Da, tschüss. So, wen habe ich hier noch? Hier habe ich noch Wichart, 25, guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich, Domian, guten Morgen. Hallo Wichart. Hi. Wir haben nicht mehr so lange Zeit, wir versuchen es. Ja, ich habe momentan, na gut, leichte Probleme mit meiner Freundin. Wir sind jetzt 7 Jahre zusammen. Ja. Und dort ist jetzt irgendwie so zum allmählichen Stillstand gekommen und ich weiß momentan nicht, was ich tun soll irgendwie. Also ich habe Gefühle für meine Freundin, definitiv, ganz klar. Ja. Mhm. Nur ich frage mich, ob es momentan nur noch so ein Gefühl ist, dass ich mich in ihrer Gegenwart wohlfühle, mhm, und sie nicht verlassen kann, weil sie irgendwie in meinem Kopf da ist und ich mich an den Gedanken gewöhnt habe, die ist da, mhm, und ohne die geht's gar nicht. Mhm. Oder ich weiß es nicht, ob das noch Liebe ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Die ist nur noch am Arbeiten, macht einen Job, der sie halt total auslaugt. Sie ist Wirtschaftsjuristin in der Großkanzlei. Oh ja, das klingt nach viel Arbeit. Ja, nur noch Arbeit. Und was machst du? Und ich bin Tennistrainer, habe viel mit Kindern zu tun und Leuten ausgeglichen. Ich bin eigentlich das komplette Kontrastprogramm von, ja, dir. Und das schlägt sich halt auch irgendwie im Alltag wieder. Ich würde sie öfter sehen in der Woche gerne, sehe sie aber überhaupt nicht. Wohnt ihr denn zusammen? Nee, wir wohnen nicht zusammen. Wir wohnen aber ungefähr 10 Kilometer voneinander getrennt, was eigentlich keine Distanz ist. Ja. Und ist das mit den Schwierigkeiten entstanden, seitdem sie diesen Karrierejob hat? Ja, definitiv. Ja. Kann natürlich ein klarer Zusammenhang bestehen. Ja, leider. Und nach 7 Jahren ist natürlich auch eine ganz schön lange Zeit. Ja, und deswegen frage ich mich jetzt eigentlich, was soll ich tun? Soll ich einen Cut machen? Soll ich mich umorientieren? Sprichst du denn mit ihr über deine Unzufriedenheit? Natürlich. Was sagt sie? Sie geht darauf ein und dann läuft das auch mal 1-2 Tage ganz gut und dann kommt wieder der alte Trott. Mhm. Man lebt praktisch nur noch anonym aneinander und miteinander vorbei. Mhm. Lust auf Sex noch? Ja, also das kommt, wenn es hochkommt, vielleicht 2-3 Mal im Monat vor. Ja. Deswegen, ja, also es ist komplett abgeflaut, alles. Also ich würde mal mutmaßen, dass der jungen Frau die Karriere wichtiger ist als der Wichart. Ja. Könnte sein, ne? Ja, das klingt leider so. Ja. Ist ja schwierig, ein paar Minuten für mich da was zu sagen. Ja. Ich finde grundsätzlich so, im ersten Moment klingt es nicht gut. Und ich bin ein bisschen bedenklich, ob das noch weiterläuft. Vielleicht solltest du noch ein paar Anläufe unternehmen und dann wirklich irgendwas entscheiden für dich. Aber wir rufen dich mal eben nochmal zurück, sonst verabschieden wir dich hier zu schnell. Okay. Leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay, tschüss. Danke. In der Technik, Annette Bastian. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, tschüss.